1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. So, freie Themennacht heute wieder. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist 18 Jahre alt und heißt Isabel. Hallo Isabel. Hallo Domian. Wie geht's? Soweit ganz gut. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich mit 9 Jahren das erste Mal vergewaltigt worden bin. Meiner Mutter, ihrem Freund. Ja, mit 9 Jahren. Ja, ich bin gerade 9 Jahre alt geworden. Ja. Das ging 2,5 Jahre so. Das war der Freund deiner Mutter? Ja. Wohnte der bei euch? Nee. Nee. Aber er war jeden Tag, jede Nacht da. Ja, meine Mama wusste das. Die wusste das? Ja, meine Mutter, also ich habe es ihr von Anfang an gesagt. Und wie hat sie reagiert? Ich habe das erste Mal Schläge von ihr gekriegt, als mein Bett voller Blut war. Da wurde ich von ihr angeschrien, warum ich meine Tage jetzt kriegen würde. Und ich wäre noch viel zu jung dafür. Selbst wenn du sie bekommen hättest, ist es natürlich ein Unding, ein Kind dann zu schlagen deshalb. Ja. Und dann hast du gesagt, was passiert ist. Richtig, ich habe es ihr gesagt. Dann hat sie gesagt, das kann nicht sein. Das wird so nicht sein. Es war dann so, nachdem sie dann irgendwann dabei stande. Also sie hat sich dann einmal dazugestellt. Als er das gemacht hat? Ja. Was ist denn das für eine Mutter? Ich weiß es nicht. Sie hat dabei zugeguckt. Hat gar nichts gemacht. Also weder reagiert, weder sonst was gemacht. Dann kam es dann so weit, dass er sich, der Freund von meiner Mutter, sich vor meine Mutter gestellt hat und hat gesagt, Heike, ich fand es richtig geil, deine Tochter zu vögeln. Unfassbar. Hast du währenddessen geweint oder geschrien oder was hast du gemacht? Ich konnte in dem Moment nichts machen. Ich habe versucht zu schreien, mich zu wehren. Es ging nicht. Ich lag da wie tot eigentlich. Wie gelähmt. Ja. Ich konnte mich nicht wehren, nichts. Das ging 2,5 Jahre so? Das ging 2,5 Jahre so. Einmal in der Woche? Das ging mehrmals in der Woche so. Meine Mutter ist öfter in der Woche zum Tupperabend gegangen. Und da hat er es halt ausgenutzt. Warst du das einzige Kind in der Familie? Nein. Wie viel? Meine kleine Schwester, die ist 5 zu der Zeit gewesen. Ja. Bei ihr hat er am Bauch gestreichelt, was sie nicht wollte. Sie hat sich dann bei meiner Oma beschwert, dass er hier halt immer einen Bauch packt und meine Oma sollte was unternehmen. Meine Oma hat was unternommen, sie hat gekämpft, sie ist aufs Jugendamt gegangen. Hast du dich denn deiner Oma auch anvertraut? Ja. Meine Oma hat dafür gekämpft, meine Oma ist aufs Jugendamt und das Jugendamt hat nur gesagt, mit Omas unterhalten wir uns nicht. Ich halte mal fest, das ist also noch gar nicht so lange her, du bist jetzt erst 18. Ja. Da hat damals, vor gar nicht so vielen Jahren, hat ein Jugendamt so reagiert. Ja. Deine Oma hat dir und euch geglaubt. Ja, meine Oma hat uns von Anfang an geglaubt. Es ging ja dann weiter, als er, meine Schwester und ich, wir hatten zusammen ein Zimmer. Es ging dann weiter, als er eine Trennwand in das Zimmer bauen wollte. Oder er hat eine Trennwand reingebaut. Er war dann soweit. Und dann kam mir halt der Gedanke auch schon, ich war dann schon 11, dass er jetzt auch an meine kleine Schwester will. Ja. Und da war halt der Punkt, da bin ich abgehauen. Wohin bist du abgehauen? Ich bin dann zu meinem Vater abgehauen. Welches Verhältnis hattest du damals zu deinem leiblichen Vater? Bis dahin noch ein gutes. Du hast ihm dann gesagt, was los ist? Ja, ich habe ihm dann gesagt, was los ist. Du hattest ihm aber vorher noch nichts gesagt gehabt. Nee. Warum nicht? Ich habe vorher nur mit meiner Oma drüber geredet, weil der Freund von meiner Mutter klipp und klar gesagt hat, sage ich es jemandem, bringt er mich definitiv um. Dann hast du es deinem Vater doch gesagt. Wie hat dein Vater reagiert? Mein Vater hat gesagt, ich würde mir das nur zusammenspinnen. Ich würde mir das alles nur einbilden. und so Sachen. Und ich meine, ich habe, also es ist ärztlich bewiesen worden, dass ich durch den Schock mit 9 Jahren, also ich habe jetzt schon knapp 10 Jahre Diabetes. Lass uns mal nochmal bei dem Vater bleiben. Das heißt, da war eine weitere Vertrauensperson, also nach deiner, also nach deiner Mutter, die da ja letztendlich gar keine Vertrauensperson mehr war, die dir nicht geglaubt hat. Ja. Wieso hat es dann nach 2,5 Jahren aufgehört? Das hat aufgehört, weil ich mir dann irgendwann den Mumm genommen habe und habe gesagt, jetzt reicht's. Jetzt gehe ich einfach, ich hau ab. Ich versuche wegzulaufen, ja, damit es halt nicht nochmal passiert. Gut, also zu dem Vater warst du ja schon gelaufen und der hat dir nicht geglaubt. Wohin bist du dann gelaufen? Dann bin ich für 4 Jahre nach Thüringen in ein Kinderheim gekommen. Direkt danach. Ja. Hatte nicht wirklich Kontakt hier zu meiner Verwandtschaft, außer zu meiner Oma. Hast du denn bei dem Kinderheim oder in dem Kinderheim gesagt, was mit dir geschehen war? Ja. Ist denn dann wenigstens etwas polizeilich in die Wege geleitet worden? Nein. Ich hatte 4 Jahre psychische Behandlung. Also ich halt auch nochmal fest, du hast das in dem Jugendheim, in dem Heim gesagt. Ja. Und man hat dir wieder nicht geglaubt? Nein. Was ist mit dem Täter heute? Es war halt so, dass ich dann ich habe dann hier einen Freund kennengelernt, war mit dem dann ein paar Monate zusammen, der hat halt gemerkt, dass mit mir was nicht stimmt. Wir machen jetzt gerade einen großen Zeitsprung, ne? Wann hast du deinen Freund kennengelernt, wie alt warst du da? Ich war 17. 17, also das ist noch mal gerade ein Jahr her. Ja. Ja, und erzähl mal weiter. Er hat dann halt gemerkt, dass mit mir was nicht stimmt, dass ich mich nicht öffnen kann. Mhm. Ich kann keine Nähe zulassen. Daraufhin habe ich mich dann ihm anvertraut, habe ihm das erzählt. Wie alt war dein Freund? Mein Freund war 30. Ja. Mhm. Er ist dann halt ziemlich sauer geworden, ist hingefahren mit noch einem Freund. Also er hat dir geglaubt? Ja. Ja. Ist da hingefahren und haben ihn halt ziemlich böse zusammengeschlagen. Was natürlich auch wiederum sehr schlimm ist, weil das nun genau der falsche Weg ist. Ja. Was ist dann weiter geschehen? Dann ist weiter geschehen, das ist halt alles, dass er dann mein Ex-Freund zurück angezeigt hat, wegen Körperverletzung. Also der Täter, der dir das angetan hat, hat wiederum deinen Freund angezeigt. Ja. Ja. Und hat sich halt als Opfer dahingestellt. Mhm. Daraufhin muss ich vorher sagen, hat meine Oma vorher schon mal bei dem Mann angerufen, bei dem Freund von meiner Mutter. Mhm. Und hat ihm halt gefragt, warum er seine Finger nicht von kleinen Kindern lassen kann. Hm. Und daraufhin hat er gesagt, nicht schon wieder das. Also heißt es ja, dass schon öfter jemand angerufen hat wegen so einer Sache. Also, jetzt mal im Klartext. Ist er angezeigt worden mittlerweile? Ja, ja. Von wem? Von mir. Von dir? Von mir. Wie hat er auf diese Anzeige reagiert, der Täter? Er hat gesagt, er hätte sich der Tochter seiner Ex-Freundin genähert. Sie hat ein gutes Verhältnis. Also heißt das, dass er geständig ist? Ja. Also er hat zugegeben, dass er dich über 2,5 Jahre vergewaltigt hat? Nicht direkt. Aber er hat halt zugegeben, dass er sich mir auch unsittlich mal genähert hat. Gab es schon eine Gerichtsverhandlung? Nee, die besteht jetzt vor. Wann wird das sein? Das weiß ich nicht. Wir haben jetzt vor 5 Wochen bei der Polizei angerufen, haben gefragt, wie weit es ist. Mhm. Die haben gesagt, die haben das weitergegeben zur Staatsanwaltschaft. Hast du Angst vor der Gerichtsverhandlung? Ja, schon. Also ich habe jetzt nicht Angst davor, dass ich jetzt wegen der Anklage oder so, ich habe halt einfach Angst davor, diesen Mann wiederzusehen. Das kann ich verstehen. Aber also, du hast gute Begleitung, du hast einen Rechtsanwalt, du hast hoffentlich auch psychologische Unterstützung. Ja. Sodass dir natürlich gar nichts passieren kann. Ja. Dann ist halt auch meine größte Angst, meine Mutter zu sehen. Die ja mitschuldig ist. Ja. Weißt du, ob gegen sie auch schon Anzeige erstattet wurde? Gegen die wird automatisch mitgegangen, ja. Das wird automatisch dann gemacht. Mhm. Ja. Mensch, Isabella, hast du aber viel hinter dir schon. Ja. Schlimmste Sachen. Allerschlimmste Sachen. Und dann auch noch, dass die Menschen dir nicht geglaubt haben. Und dann auch noch diesen ungeheuren Skandal, dass die Behörden das abgewiesen haben, dass sie deine Oma nicht... Warum ist deine Oma damals nicht zur Polizei gegangen? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Meine Oma hat dann vom Haupt des Jugendamts hat sie dann 4 Seiten lang einen Brief geschrieben. Die hat sich dann gemeldet. Aber da ist auch nicht wirklich was passiert. Die haben nur gesagt, meine Oma, die unterhalten sich halt nicht mit Großeltern. Das mag ja sein, aber sie müssen einem solchen Verdacht nachgehen. Ja. Also wie auch immer, ist das ein Skandal. Man lässt ein Kind in dieser Not allein, obwohl schon jemand Alarm gerufen hat. Ja. Weißt du, ob er deine kleine Schwester auch dann später angefasst hat? Also ich habe mit meiner Schwester geredet, er hat meine Schwester wohl schon mehr angefasst. Ja. Also er hat zu meiner Schwester auch versucht. Ist die kleine Schwester denn, nachdem du dann weg warst, ist die in der Familie geblieben? Nee, die ist eine Woche später, kam die auch hinterher. Ach so. Ja, aber spätestens da müssen sich doch Behörden gewundert haben und man muss sich doch gefragt haben, warum gehen die Kinder weg und warum lässt man die Kinder dann auch im Kinderheim und gibt sie nicht zurück in die Familie? Ja, vor allem was jetzt noch ist, mir wird jetzt immer noch vorgehalten, dass ich es freiwillig gemacht hätte. Von wem? Dass ich freiwillig mitgemacht hätte. Von wem? Also soweit ich weiß, war das noch die Wörter von meinem Vater. Der hat halt so ein bisschen dran gezweifelt, ob ich das nicht freiwillig so gemacht hätte. Isabel, lass dich da aber auch nicht ansatzweise von beeindrucken. Nee. Das ist das Perfideste, was überhaupt ein Täter zusätzlich noch tun kann, wenn er sich schon an einem Kind vergangen hat, dann auch noch zu sagen, das Kind hat es freiwillig gemacht. Ja. Kein 9-jähriges Kind übt Geschlechtsverkehr freiwillig mit einem erwachsenen Mann aus. Nee. Niemals und niemals und nie. Nee. Das ist seine Art, dich psychologisch fertig zu machen, weißt du? Ja. Also ich meine, ich bin jetzt immer noch in psychischer Behandlung. Mhm. Ich meine, mir geht's jetzt relativ besser. Wie sehr hat denn dein Freund den Täter zugerichtet? Also er hatte das Jochbein gebrochen, hatte halt so Prellung, Rippenprellung und so Sachen halt. Bist du mit dem Freund noch zusammen? Nee. Schon lange nicht mehr. Ja. Also, das heißt, du hast jetzt eine große Sache vor dir, nämlich diesen Prozess. Ja. Wie schätzen deine Anwälte oder dein Anwalt, wie schätzt er die Situation ein? Also wir haben mit der Polizei geredet, die haben gesagt, es sieht sehr wahr aus. Wie sieht es aus? Sehr wahr. Sehr also, wahr. Also dass es halt die Wahrheit ist, ja. Dass ich mir halt einfach keine Sorge mache, weil ich halt so einen Rechtsschutz dabei kriege. Bei das Gericht. Es ist halt einfach nur meine Angst, jetzt nicht vor dem Gericht, es ist meine Angst, dass ich diese Menschen wiedersehe, meine Mutter und ihr Freund. Ja, ja. Noch eine Frage zu deiner Mutter. War die, bevor sie diesen Mann kennenlernte, auch eine kalte Frau und abweisend? Ja, immer. Das heißt, immer schon. Das heißt, du hast nie eine fürsorgliche, warme Mutter erlebt? Nie. Nie. Ich meine, sie hat, nachdem er ihr das gesagt hat, dass es halt besser war mit mir, hat sie ihn rausgeschmissen, aber sie hat ihn nach 2 Wochen wieder reingelassen. Ach, er hat gesagt, der Sex mit dir sei besser als mit der Mutter? Ja. Und dann hat sie ihn rausgeschmissen. Es ist unfassbar, was für Abgründe wir hier hören. Unfassbar, unfassbar. Ja. Die Frau gehört genauso lange ins Gefängnis wie er. Ja. Mein Gott. Und hat dann 2 Wochen später ihn wieder reingelassen. Isabel, ich finde, dass du eine tapfere junge Frau bist, wenn du das alles jetzt durchziehst. Und das wirst du auch schaffen, da bin ich ganz sicher. Ja. Da bin ich ganz sicher. Du hast gute Betreuung. Ich möchte, dass du jetzt auch nochmal mit meiner Psychologin sprichst. Kann ja auch nicht schaden, auch nochmal ein Nachgespräch führst. Ja. Und du hast ja schon so viel Schlimmes erlebt in deinem noch jungen Leben. Ich wünsche dir von tiefstem Herzen, dass es wirklich jetzt richtig bergauf geht und du tolle Sachen erleben wirst und diesen Horror dann irgendwann einigermaßen verarbeiten wirst können. Dankeschön. Sehr gerne, Isabel. Du legst auf und wirst von meiner Psychologin, der Sabine, zurückgerufen. Gut, dankeschön. Alles Liebe. Tschüss, Isabel. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen haben wir Thema. Morgen heißt unser Thema, ich habe Angst vor diesem Tag. Das passt fast zum Thema von Isabel, die hätte auch morgen anrufen können zu dem Thema, denn sie hat ja nun auch Angst und berechtigterweise, verständlicherweise vor dem Gerichtstermin. Ich frage euch, ob es in absehbarer Zeit bei euch einen Tag gibt, einen besonderen Tag, vor dem ihr besondere Angst habt. Also das kann ein Gerichtstermin sein, es kann ein Besuch sein, es kann ein Arzttermin sein. Es kann eine Beerdigung sein. Es kann vielleicht sogar euer eigener Tod sein, wenn ihr sehr schwer krank seid und man euch keine Heilungschancen mehr geben kann, Hoffnungen mehr geben kann. Also, ich habe Angst vor diesem Tag. Das ist unser Thema morgen. Wenn ihr dazu anrufen wollt, dann meldet euch per Mail oder dann per Telefon morgen ab 0 Uhr oder während der Sendung 0800 220 50 50. Wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer nicht vergessen mit reinzuschreiben. So, jetzt geht's weiter mit unserer offenen Sendung heute und hier ist die Simone und Simone ist 27. Guten Morgen, Simone. Ja, hallo Domian. Hallo Simone, was ist dein Thema? Ich rufe an zu deinem gestrigen Thema von Yvonne, die zum Schluss der Sendung angerufen hatte. Ah. Die gesagt hat, dass sie sich nicht erklärbare Abdrücke an ihrem Spiegelschrank hat. Müssen wir nochmal erklären. Die Anruferin war gestern die letzte Anruferin und sie hat auf ihrem Kleiderschrank, einem Spiegelschrank, zwei Kinderfußabdrücke, die sie sich nicht erklären kann. Sie ist auf eine Feier gegangen und kam zurück und sah diese Fußabdrücke. Und einen Tag später so hat eine Verwandte von ihr Fotos in diesem Zimmer gemacht. Und auf dem Foto war hinter der Anruferin auf dem Bett irgendwie eine Gestalt zu sehen. Und das klang alles sehr gruselig. Und ich habe euch gefragt, was habt ihr für eine Idee, wie kann man das erklären? Übrigens haben wir die Fotos hier bekommen. Und diese Fußabdrücke kann man sehr gut erkennen auf dem Foto, auf dem Schrank. Ja. So, jetzt bin ich gespannt, was du sagst, Simone. Ja, also es ist so, mich hat das direkt sehr interessiert, dieses Thema, weil ich selbst Mitglied einer Ghost Hunter Gruppe bin. So wird es hier im Volksmund genannt. Ghost Hunter, Geisterjäger. Richtig. Man könnte es ja auf Deutsch sagen. Ja, genau. Ja. Also es ist irgendwie im Volksmund ist es immer noch amerikanisiert. Ja. Ja. Ihr jagt also Geister. Ja. Die armen Geister. Jagen ist es ist unglücklich gewählt eigentlich. Also wir sind eigentlich diejenigen, die versuchen, also diese paranormalen Phänomene zu erklären. Mhm. Wie erklärst du denn das, was wir da gestern gehört haben? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also deswegen hatte ich auch euch eine Mail geschickt. Mhm. Weil ich halt, wie gesagt, also das Gefühl hatte, dass diese Frau wirklich große Angst hat. Aber ich glaube, dass sie diese Angst nicht haben braucht. Mhm. Weil? Weil ich denke, dass man das auch mit sehr weltlichen Dingen erklären könnte. Ja, das Gefühl hatte ich. Ja, das Gefühl hatte ich gestern auch, dass man das, dass das gar nichts Übersinnliches ist, sondern irgendwie erklärbar ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie da irgendwie halluziniert oder sonst irgendetwas. Wir nehmen das schon sehr ernst. Mhm. Also jeder, der zu uns kommt, sei es jetzt zu unserer Gruppe oder auch zu dem Netzwerk, in dem wir uns bewegen, im Geisternetz, dass wir jeden erstmal ernst nehmen und sei es auch noch so sehr an den Haaren vielleicht herbeigezogen. Aber ihr geht, das wusste ich gar nicht, ihr geht auch an die Sachen dann sehr kritisch ran und sagt, dass manches dann auch sehr weltlich erklärbar ist. Ja, also es ist, also ich mache das jetzt seit ungefähr 3 Jahren und ich habe gemerkt, also dass gut 99% von dem, was wir an Fällen reinbekommen, mit sehr weltlichen Dingen zu erklären sind. Dann erzähl uns doch mal, wo wir dich schon an der Strippe haben, von dem 1%, was nicht weltlich erklärbar ist. Weißt du da einen Fall zu berichten? Also ich selbst habe bisher noch keinen erlebt. Mir fällt eigentlich auch spontan bisher keiner ein, wo ich jetzt sagen würde, das ist für mich jetzt unerklärbar. Es gibt einen Fall in Amerika, der sehr bekannt ist. Das ist dieser Entity-Fall. Beschreib's mal kurz. Ich weiß es nicht, was es ist. Dazu hat es sogar eine Verfilmung gegeben, wenn ich mich recht entsinne, wo halt eine Frau sagt, dass sie von einem Geist täglich angegriffen wird. Mhm. Nachts. Mhm. Da hat es schon viele gegeben, die dorthin gegangen sind, Psychologen, Geisterjäger und dort das alles untersucht haben. Und das ist wohl ein Fall, den man bisher noch nicht so wirklich erklären kann. Ist dieser Fall, klingt ja auch wieder ein bisschen sehr skurril, ein Geist greift täglich einen Menschen an. Das heißt, der Geist ist aus Materie und kann Einfluss nehmen auf die Körperlichkeit eines Menschen? Ja, also wie gesagt, also was du schon gerade gesagt hast, also nach unserem derzeitigen Wissensstand ist es so, dass wir sagen, ein Geist besteht aus Materie. Ob er jetzt wirklich so weit gehen kann, dass eine Person in der Art und Weise so tätlich angeht. Was macht denn der Geist angeblich mit der Frau? Ja, also das heißt, dass er sie beißt, dass er sie vergewaltigt, er sie schlägt. Ihr Mann, wenn ich mich recht entsinne, hat dieses wohl auch schon selbst gesehen. Ist es filmisch dokumentiert? Das ist filmisch dokumentiert, ja. Also, ich meine nicht im Sinne, dass ein Spielfilm daraus gemacht worden ist, sondern dass das jemand dann gefilmt hat, während das passiert ist. Ich habe dazu nur Bilder bisher gesehen von Ghost Huntern, die dort halt Fotos gemacht haben, wobei mich diese Fotos nicht zwingend überzeugen, genau, dass das etwas Paranormales genau ist. Genau, diese Fotos überzeugen mich auch alle nie. Man kann mit Fotos alles Mögliche anstellen und selbst dieser Fall würde ich jetzt sagen, vielleicht ist die Frau einfach hochgradig psychisch erkrankt und hat solche Wahnvorstellungen. Aber gut, das können wir jetzt gar nicht weiter diskutieren. Ich finde es nur toll, dass ihr euch damit beschäftigt und dass ihr so kritisch seid, dass das kein Humbug-Verein ist, der da jedem Quatsch nachgeht und jeden Quatsch glaubt. Du glaubst, du nimmst die Sorgen von der Anruferin, Yvonne hieß sie gestern, ne? Die Anruferin. Richtig, ja. Genau. Du nimmst die Sorge ernst, aber du sagst im Prinzip, wenn man das genau beleuchten würde, wenn man vor Ort wäre, könnte man erklären, woher die Fußspuren auf dem Spiegelschrank sind. Ja, also es ist halt so, was mich halt sehr stutzig gemacht hat, sind halt diese Abdrücke auf dem Spiegel. Mhm. Wie du es ja eben schon gesagt hast, ein Geist besteht aus Materie. Eigentlich meine ich aus Nicht-Materie. Wir bestehen aus Materie. Entschuldige. Ja. Aus Nicht-Materie, genau. So, und dieser Fußabdruck kann ja nur durch etwas entstanden sein, was als auch Haut wird von einem Fettfilm überzogen. Genau. Und die kann ein Geist, in Anführungsstrichen, nicht haben. Ja, eigentlich nicht. Und das, was ich auf dem Foto gesehen habe, auch wie du sagst, ich habe eine dunkle Gestalt in der Tat gesehen, hinter der Anruferin. Ja. Aber es hätte auch ein Kissen sein können. Also ich habe nicht mal ein Gesicht erkannt, sondern irgend so ein Hubbel. Ja, das ist oft das Problem. Also die Leute gehen her, machen ein Foto. Soweit ich mich erinnern kann, hat ihre Schwester das im Dunkeln gemacht. Genau. Wobei schon viele Faktoren dafür sprechen, dass es zum Beispiel auch ein Schattenwurf sein kann. Zum Beispiel. Von der Anruferin gestern. Ja. Oder dass es auch wirklich nur eine Verpixelung ist. Und wir neigen dazu, beziehungsweise unser Gehirn neigt dazu, etwas Unbekanntes mit etwas Bekanntem zu assoziieren. Absolut richtig. Und absolut. Je länger man halt dann auf diesen Fleck schaut, den heranzoomt, wieder wegzoomt, wird man früher oder später irgendetwas darin erkennen. So, wenn du so differenziert, fast schon in einer wissenschaftlichen Erklärform an diese Phänomene rangehst, und du sagst, dass 99% der Sachen erklärbar sind und du bisher selbst noch gar keinen Fall erlebt oder mitbekommen hast hier in Deutschland, glaubst du denn, dass es Geister gibt? Das ist sehr schwer zu sagen. Also ich bin, bevor ich zum Geisternet gekommen bin, dachte ich immer, also das gibt es bestimmt. Es mag vielleicht auch wirklich Dinge zwischen Himmel und Erde geben, die wir uns wirklich nicht erklären können. Wie der alte Goethe auch schon sagt. Ja, genau. Aber ich bin einfach durch meine Arbeit als Ghost Hunter mittlerweile so weit, dass ich halt nicht mehr alles blind glaube und dass ich schon sehr zweifle. Ja, was hat dich denn dann überhaupt bewogen, so Ghost Hunter zu werden? Also wie gesagt, mich hat dieses Thema Paranormal immer fasziniert. Und ich bin damals nur per Zufall auf dieses Netzwerk zum Geisternet gekommen. Verstehe. Und das könnte also bedeuten, nachdem du jetzt einen Lernprozess durchgemacht hast sozusagen, dass du vielleicht irgendwann wieder rausgehst und sagst, naja, ist ja doch nicht so viel los in der Geisterwelt. Zumindest. Also dieses Thema wird nie uninteressant, sagen wir es mal so, weil es passiert immer wieder etwas Neues, man lernt immer wieder Neues dazu. Und wie gesagt, es ist halt ein sehr komplexes Thema, dadurch, dass es Naturwissenschaften, Physik, oder auch psychologisches genau. mit in diesen Bereich mit hineinfließt. Unbedingt, ja. Das muss man alles berücksichtigen. Und wenn alles möglichst 100% berücksichtigt ist und dann immer noch etwas Unerklärliches ist, dann ist es wirklich ein Phänomen, was wir uns nicht erklären können. Ja, wobei es auch so ist, dass wir dann hergehen, also wenn wir an einen bestimmten Punkt kommen, wo wir sagen, wir wissen jetzt auch nicht mehr weiter. Hm. Oder aber wir merken, dass dieses Problem, was der Klient hat, viel tiefer sitzt, sagen wir auch bis hierhin und nicht weiter, weil das unsere Kompetenzen übersteigt und werden die Leute dann an die jeweiligen Beratungsstellen, wie zum Beispiel die parapsychologische Beratungsstelle in Freiburg. Genau. Leiten wir diese Klienten dann weiter. Also ich bin ganz beeindruckt, wie seriös ihr das macht. Genauso muss man das machen. Ja, sollte. Also deswegen war ich gestern so ein bisschen erschüttert über ihre Schwester. Ja. Ja, die Leute. So leichtfertig. Ja. Die Leute sagen das oft ganz leichtfertig und. Ja. Und also manchmal, ich will dir da gar nichts Böses irgendwie unterstellen, aber es ist halt wirklich so, dass man damit viel auch kaputt machen kann. Also man sieht es ja daran. Ja, auch Ängste schüren kann, ne? Ja. Ja, genau. Dass man die Angst noch viel mehr schürt. Mhm. Ja. Simone, das war sehr interessant. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf und wünsche weitere interessante Arbeit in dem. Ist das ein Verein? Kann man Verein nennen? Oder wie es ist ein Netzwerk. Ein Netzwerk, okay. Ja, es ist ein Netzwerk, wie gesagt, also das Geisternetz. Ja, Geisternetz, genau. Das Geisternetz.com, wo wir uns zusammengefunden haben, das halt auf wissenschaftlicher Basis mit diesem Thema. Okay. Dann wünsche ich interessantes Forschen, sagen wir es so. Genau. Alles Gute wünsche ich. Jo, danke. Simone, tschüss, ciao. Tschüss. Geisternetzwerk. Jürgen, 55, guten Morgen. Guten Morgen. So, Jürgen, du Namensvetter. Ja. Über was reden wir beide? Auch über Geister? Nein, über das Thema Goldene Kamera, Rückkehr von Monika Lihaus. Ah, großes Thema gestern und heute auch noch etwas in den Zeitungen. Ja. Die Frau Nierhaus hat eine Goldene Kamera bekommen? Ja, und die war ja beim Sportschau... Moderatorin. Genau. Und dann sehr erfolgreich. Und dann hatte sie ja am 6. Januar 2009 ihren letzten Fernsehauftritt bei der Vier-Schanzentournee und dann hat sie sich eine Operation. Genau. Und die? Unterziehen. Eine Gehirnoperation und da ist was schiefgelaufen. Und da soll einiges schiefgelaufen sein. Und dann hatte sie einen bewegenden Auftritt am Samstag bei der Goldenen Kamera bei Habe Kerkeling. Ich hab's gesehen. Wo der Günther Netzer sie so bewegend angekündigt hat. Günther Netzer hatte fast Tränen in den Augen. Ja. Und das kennt man von Netzer fast gar nicht. Nein, das ist ein harter Hund eigentlich, ja. Ne? Ja. Wie fandst du denn den Auftritt von Frau Nierhaus? Sehr gut, dass sie wieder da ist. Nur wann sie wieder die Sportschau moderieren kann, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Wird wohl noch ein bisschen dauern, aber... Und die Bilder, die man hatte von ihr, wie sie im Januar 2009 aussah und jetzt am Samstag. Ja. Und vor allen Dingen... Ist schon ein Unterschied, sie konnte ja auch kaum gehen und die Stimme war ganz verändert. Ja, und ich hatte ja danach auch noch gesehen, da hatten die Ärzte gesagt, das war in der Aktuellen Stunde, da sagte ein Chirurg, der sich mit sowas befasst, dass das dauert. Hm. Da, man muss laufen lernen wieder, stehen lernen, sie ist ja auch noch, sitzen lernen. Genau, sie ist ja auch noch in Reha-Maßnahmen. Das weiß ich nicht, ob sie doch, noch... ist sie noch immer noch. Ach so. Ja. Und das Bewegendste, das hatte ich schon deinen Mitarbeitern gesagt, der Heiratsantrag an ihren Lebensgefährten. An den Lebensgefährten? Ja. So, möchtest, Jürgen, jetzt muss ich immer sagen, jetzt... Möchtest du mich heiraten, hat sie gesagt. Das hat sie gesagt. Und ich will dir mal was Kritisches antworten. Wie gesagt, ich habe das auch gesehen. Und als Frau Lierhaus rauskam auf die Bühne, habe ich auch erstmal geschluckt und war auch ganz, der Atem stockte. Für alle im Publikum. Aber... Als sie diesen Heiratsantrag gemacht hat, ist das Ganze für mich gekippt. Warum? Das war zu viel. Das hatte das Niveau einer einer Nachmittagstalkshow. Das ist ein so intimer Vorgang oder eine so intime Geschichte, einen Heiratsantrag jemandem zu machen, den muss man nicht da auf der Bühne vor Millionen von Menschen praktizieren. Aber er hat sich aber doch bestimmt rund um die Uhr um sie gekümmert. Ja, aber das kann sie ihn auch unter vier Augen fragen. Und da müssen wir nicht alle dabei vielleicht sein. Vielleicht hat sie das gemacht, damit sie weiß, dass er sie liebt. Na, dafür brauchte sie eigentlich nicht Millionen Zuschauer. Ja, das war die spontan vielleicht. Denn ein anderer hätte gesagt, in dieser Situation, ich trenne mich von dir, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Also eine Danksagung habe ich ja gar nichts gegen, aber nicht noch so ein Heiratsantrag. Es hat mich so ein bisschen daran erinnert, aber nur so ein ganz klein bisschen, damals an Thomas Helmert und Jasmina Filiali, wo das dann auch in der Öffentlichkeit dann mit, mir hat es nicht gefallen. Und noch was, ich hätte auch schön gefunden, wenn sie vielleicht auch an die vielen tausend Leute erinnert hätte, die das gleiche Schicksal haben wie sie. Und die auch so tapfer sind, all die Namenlosen in den Reha-Kliniken in Deutschland. Ja, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Genau, ja. Aber trotzdem wünschen wir ihr natürlich von Herzen alles Gute. Und wir wünschen ihr auch, sie soll ja demnächst bei der Fernsehlotterie mitarbeiten und repräsentieren. Ja. Das heißt, sie wird auch eine Fernsehpräsenz haben, was sicher auch ein Ansporn für sie ist, noch weiter gesund zu werden. Und vor allen Dingen, sie wird ja wohl auch bald wieder im Sport tätig sein als Moderatorin. Ja, ist noch nicht so ganz klar. Das weiß man noch denn nicht. Denn die ARD Sportschau ist ja nur die älteste Fußballsendung, Sportsendung. Genau. Da war auch sie die erste Frau, die das machte. Stimmt das? Das waren alles Männer. War sie die erste Frau? Hans-Joachim Rauschenbach früher. Ja, klar. Bin ich jetzt überfragt, weil ich kein Huberti und alles. Ich bin kein Sportschau-Gucker, nee. Muss ich gestehen. Deswegen weiß ich das nicht. Ich glaube, da war doch schon mal eine Frau. Ah, natürlich, in der Sportschau. Was du meinst, war die erste Frau im Sportstudio mit der Carmen Thomas. Das weiß ich auch, Schalke 05. Ja. Aber sie war die erste Frau im Sportstudio. Na gut, wollen wir nicht weiter rätseln. Die Insider wissen sowieso Bescheid. Wir wünschen der Frau Lierhaus alles Gute weiterhin. Ja. Und ich danke dir, dass du angerufen hast und dich geäußert hast. Ja. Lieber Jürgen, alles Gute. Und ich hätte gern noch ein Autogramm, bitte. Na klar. Du legst bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Ja, ist gut. Tschüss. Tschüss. So, Freunde. 1.33 Uhr. Falls es euch interessiert, ist es gerade. Und hier ist Jutta und Jutta ist 70. Guten Morgen, Jutta. Guten Morgen. Hallo, Jutta. Ich wollte gerne mal was noch, bevor ich anfange, zu der Geisterjägerin sagen. Gerne, ja. Also ich bin mal nachts hier aufgestanden, da war ich das erste Mal hier im Haus, also die ersten Tage, und bin nachts aufgestanden, ging auf die Toilette und auf dem Rückweg kam ein Mann auf mich zugelaufen. Ich sah sein Gesicht, ich sah seine Figur, alles. Eigentlich warst du allein in dem Haus. Ich war allein. Und er kam auf mich zu. Ich habe also die Hände vors Gesicht geschlagen, weil ich gedacht habe, er rennt mich um. Er ging so schnell. Und er hatte eine menschliche Gestalt. Ja. Ja. Mit Korthose und so ein Pullover an. Und schaute er dich an? Ja, er ist durch mich hindurchgegangen. Ach so. Gott, oh Gott. Noch schlimmer. Ja, Moment. Und dann habe ich mich umgedreht. Und hab gedacht, was war das denn jetzt? Und dann war er weg. Er war verschwunden. Naja, ich habe mich wieder ins Bett gelegt, weitergeschlafen. Du konntest danach schlafen? Ja, natürlich. Ja, du bist eine coole Frau. Ja, nein, ich habe das schon öfter erlebt, sowas. Ah. Aber dieses hier ist besonders. Und dann, Tage später, haben wir den Boden aufgeräumt. Das heißt, ich, da habe ich ein altes Kuvert gefunden. Habe ich vorgezogen. War unter so einen Teppich gerutscht. Und dann habe ich das Bild rausgeholt. Da waren also alte Krieger von 1418 drauf. Erster Weltkrieg? Ja. Ja. 1418. Ja. Der erste, erst standen die Toten und dann standen die Lebenden, die aus dem Krieg zurückgekommen sind. Ja. Und das war so eine Ehrenurkunde. Ja. Und die habe ich auch noch. Mal sage ich, der war das. Dann habe ich meinem Nachbarn erzählt, die Geschichte, und habe gesagt, der war das. Und dann sagt er, müssen wir mal forschen. Und dann war das, haben wir umgefragt, und dann war das der Besitzer von diesem Haus. Ich habe das Gesicht da genau gesehen. Klassisch, wie im Spielfilm. Ja, aber hat er sich nochmal gezeigt? Nein, nie wieder passiert. Aber deshalb hast du gar nicht angerufen. Nein, deswegen habe ich nicht angerufen. Erzähl mal, um was geht's eigentlich bei dir? Also ich habe mich in einen Mann verliebt, der 12 Jahre jünger ist als ich. Ist ja nicht schlimm. Nein. Aber so sehr, ich habe in meinem Leben noch nie so geliebt. Wann hast du dich in den verliebt? Vor 2,5 Jahren ungefähr. Vor 2,5 Jahren. Und bist mit dem immer noch zusammen? Ja, nee. Es ging 5 Monate gut. Mhm. Und er war in Schulden und fragte mich dann, nein, er sagte, ich kann nicht mehr atmen, ich kann nicht mehr leben, ich müsste mir Geld leihen. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, ich leihe dir das Geld. Ne? Er wollte mir 300 Euro im Monat zurückgeben. Um welche Summe ging es? Ja, das sind, wenn man alles zusammenrechnet, fast 30.000 Euro. 30.000 Euro hast du dem geliehen? Ja. Erst 20 und dann nochmal was. Und dann fing er an, das heißt, ich habe da die Idee gehabt, weil er 100 Kilometer weit weg wohnt und ich immer mit dem Zug fahren sollte. Und dann, ich kaufe ein Auto. Hm. Dann habe ich auch noch ein Auto gekauft. Und für ihn? Nein, für uns. Für euch, ja. Für uns. Und er hat dann gesagt, oh, wenn wir ein Auto hätten, ja, könnten wir schöne Fahrten machen. Hm. Du sollst ein schönes Leben haben. Hm. Du hast so viel furchtbare Dinge erlebt. Hm. Ich möchte, dass du ein schönes Leben hast. Kurze Zwischenfrage nur. War er zu der Zeit solo oder hatte er eine Frau? Nein, er ist solo. Ja. Er ist immer noch solo. So, dann hast du ein Auto gekauft. Ja. Ein großes Auto? Nein, einen kleinen Polo. Ja. Ungefähr 17.000. Immerhin. Ja. Also mit mehr Schnickschnack dran, ne? Ja. Und jedenfalls, ich habe ihm auch das Auto überlassen. Hm. Und, dann können wir nämlich die 17.000 von dem Auto noch auf die 30.000 drauflegen? Ja, sicher. Ja. Ja, ja, natürlich. Hm. Jedenfalls, ich habe mir das schön ausgemalt. Ich habe auch gedacht, er liebt mich. Hm. Und ja, dann kam der Tag, wo wir das Auto holen konnten. Hm. War ja nagelneu. Hm. Und ich sage, ich komme. Es war ein Donnerstag, der 13. November. Hm. Sagt er, lass mal, das Geld können wir für Benzin sparen schon. Nicht? Hm. Ich sage, na gut, die erste Fahrt ist zu dir, hat er gesagt. Hm. Du brauchst keine Angst haben. Ich warte und warte bis zum Nachmittag. Ja, und dann rief ich ihn an auf dem Handy. Hm. Dann sagte er, ja, ich habe zufällig gerade Besuch gekriegt. Was schon komisch ist. Ja. Da hatte er das Auto abgeholt, das schicke neue Auto, was du bezahlt hast, und ja, war nicht mal zu dir gekommen. Richtig. Und das ist eine alte Freundin von mir, die kenne ich schon 30 Jahre. Aber keine Angst, die ist verheiratet, hat er gesagt. Sag mal, Jutta. Läuft die ganze Geschichte darauf hinaus, dass du fast 50.000 Euro an den Typ verloren hast? Ja. Nein, das Auto habe ich ja wiedergeholt. Was hast du wiedergeholt? Sagen wir 30.000. Ja. Nun, ja, jedenfalls. Und dann habe ich mich natürlich mit ihm gestritten und habe das Auto weggenommen. Mhm. Dann hat er gesagt, du kannst mir das Auto nicht wegnehmen, es steht auf meinen Namen. Mhm. Dann habe ich gesagt, du, derjenige, der den Kfz-Brief hat, dem gehört das Auto. Mhm. Den habe ich. Mhm. Ja, wie hast du das Auto weggekriegt? Ja, ich habe einen Zweitschlüssel. Mhm. Zum neuen Auto gehört auch ein Zweitschlüssel. Mhm. Nicht? Und dann haben wir uns wieder vertragen irgendwie. Und diese Freundin, die hat sich immer da reingehängt. Mhm. Irgendwie. Und dadurch sind wir auseinandergekommen. Ja, und das Geld ist unwiederbringlich weg. Ja. 30.000 Euro. Ja. Aber an dem Auto hast du noch Spaß. Nein, ich kann ja nicht fahren. Ach so, du bist blind. Du bist blind? Ja. Ach so, ich dachte, du könntest auch selbst fahren. Fast. Ich darf, also ich könnte Auto fahren, aber ich darf nicht. Von mir aus darf ich nicht. Ich möchte keinen Menschen gefährden. Was hat der denn mit dem Geld gemacht, weißt du das? Ja, angeblich Schulden bezahlt. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen oder gehört? Ja, ich habe jetzt ein paar Faxe losgelassen an ihn. Hm. Er hat auch geantwortet, dass ich das Geld wiederhaben möchte. Und da hat er mir gesagt, ganz frech, du hast mir das doch geschenkt. Ich sage, du, ich müsste mit dem Hammer geschlagen sein, wenn ich dir so viel Geld schenke. Du hast aber nichts schwarz auf weiß in der Hand. Doch. Doch. Er hatte einen Betreuer und dieser Betreuer hat das schriftlich. Mensch, Jutta, das tut mir aber leid. Waren das so deine Altersersparnisse? Ja, natürlich. Das heißt, du bist jetzt blank? Jetzt bin ich blank, ja. Schön, ne? Wegen der Liebe. Wegen der Liebe. Weil du lange keine große Liebe empfunden mehr hattest. Ja. Ich habe überhaupt nie Liebe empfunden. Das tut mir aber sehr, sehr leid für dich. Das erste Mal. Es ging sehr, sehr tief und es tut immer noch weh. Und ich würde gern ihn schütteln, dass er zur Vernunft kommt. Wie geht es dir denn jetzt nach dieser schlimmen Enttäuschung? Tja, wie soll es mir gehen? Wie es allen Frauen geht. Ich habe viel geweint. Und ich habe ja auch vorher durch die Streiterei habe ich auch noch 3 Herzinfarkte gehabt. Mhm. Ich war einmal 3 Tage weg. Ja, also es ist sehr, sehr... Und habe Asthma bekommen dadurch. Mhm. Also sehr an den Körper gegangen. Ja, natürlich. War ja auch tief drin. Wie ist das denn noch? Ich bin noch traurig deswegen. Ja, absolut. Na klar, das ist ja eine ganz tiefe menschliche Enttäuschung. Vor allen Dingen, wenn du dann auch noch so nett bist und sagst, komm, wir kaufen ein Auto und wir machen es uns schön. Er hat es gesagt. Na gut, du hast es dann ja gemacht und es wäre ja auch eine gute Idee gewesen, wenn alles in Ordnung wäre. Na klar, logisch. Ja. Ist es denn so, dass du jetzt ganz verarmt bist oder kommst du so mit deinem... Nein, ich bin ganz verarmt. Ich lebe von 316 Euro Rente. Das ist unfassbar. 183 Euro kriege ich Grundsicherung dazu. Das ist ja unfassbar. Und das waren so deine Lebensersparnisse? Ja. Es ist unfassbar. Aber du hast das Auto wieder verkaufen können? Das möchte ich jetzt verkaufen. Ja, das kriegst du ja los. Ja, natürlich. Ein bisschen Geld hast du da noch, aber dennoch ist es natürlich furchtbar. Ja. Das ist also, ich weiß nicht, was den Mann bewogen hat, plötzlich so umzuschlagen. Warum? Mhm. Ja, vielleicht hat er dich auch einfach von vornherein schon ausgenutzt und hat das gewittert, dass du Geld hast und man weiß es ja nicht, man guckt ja nicht in die Menschen rein. Nein, ich habe ihm geholfen. Wenn er gepfiffen hat, bin ich gesprungen. Hast du eine Warnung an andere Frauen? Ja, das habe ich ganz bestimmt. Bitte fallt nicht auf sowas rein und gebt kein Geld her. Auf keinen Fall. Und wenn... Dann mit Vertrag, aber guckt euch den Partner genau an, ob er auch wirklich euch das zurückzahlen kann. Genau, das ist wichtig. Lasst euch die Rente geben, ja, genau. Die Bescheinigung, genau. Dass ihr das sehen könnt. Jutta, das tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass dir das passiert ist. Ja. Das tut mir sehr leid. Ja, also es gibt noch Trauer in mir, das ist klar. Es dauert noch ein bisschen, denn er hat auch immer noch die ganzen Monate sich von mir unterstützen lassen, von meinem bisschen Geld. Unglaublich. Weil er immer gesagt hat, er hat Hunger. Und ich wollte ihn nicht hungern lassen. Alles gelogen. Ja, und dann hat er mir mein Navigerät zurückgeschickt. Und dann habe ich das von jemandem überprüfen lassen, weil ich ja selber nicht sehen kann. Dann hat er, statt zu hungern, Fahrten gemacht mit dem Auto. Wahnsinn. Jutta, ich mache mal einen Vorschlag. Meine sehr nette Psychologin ruft dich gleich nochmal an. Dann kannst du noch ein bisschen mit ihr reden, weil wir so in der Zeit ja etwas begrenzt hier sind. Ja. Dann bist du nicht so ganz alleine jetzt gleich. Okay? Okay. Liebe Jutta, dann legst du bitte auf und Sabine ruft dich an und ich wünsche dir, dass du nach vorne gucken kannst und diese Traurigkeit dann doch hoffentlich bald einigermaßen vergessen kannst. Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich sehr für dich. Alles Liebe. Danke dir. Tschüss, Jutta. Tschüss. So, meine Lieben, nochmal unser Hinweis auf morgen. Morgen heißt der das Thema, ich habe Angst vor diesem Tag. Und ich frage euch, ob es bei euch in eurem Leben jetzt demnächst einen Tag gibt, der ansteht, vor dem ihr besonders große Angst habt. Das kann vielleicht ein Arztbesuch sein, das kann ein Besuch sein, den ihr lange erwartet habt, das kann ein Gerichtstermin sein, es kann vielleicht eine Beerdigung sein, es kann auch der eigene Tod sein, der vielleicht bald ansteht. Unser Thema morgen, ich habe Angst vor diesem Tag. Habt ihr vor einem bestimmten Tag jetzt in der nächsten Zukunft Angst? Wenn, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr, sind wir erreichbar unter der bekannten Nummer, oder mailt bitte unter domian@wdr.de. Hier ist Sven und Sven ist 36. Guten Morgen, Sven. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sven. 35 erst, am 11. Februar 36. Ich bitte um Entschuldigung. Macht nichts. Sven, um was geht's? Ich wollte nur mal einmal zu der ersten Anruferin, zu der Isabel. Würde ich gerne ihr und ihrer kleinen Schwester alles, alles Gute und Glück wünschen für den Gerichtstermin. Und ich hoffe, dass dieser Mensch und auch ihre Mutter, dass der Richter da richtig... Das hoffe ich auch. Richtig bestraft. Das hoffen wir alle. Das wollte ich nochmal sagen. Sehr nett von dir, das finde ich sehr toll. Und die Isabel, vielleicht hört sie uns noch zu und dann freut sie sich auch. So, jetzt zu dir und deinem Thema, Sven. Mein Thema ist, ich bin alkoholabhängig, also schwerst alkoholabhängig. Seit mehreren Jahren schon. Es gab halt immer gewisse Trockenphasen zwischendurch. Jetzt habe ich seit den letzten 6 Monaten einen massiven Rückfall. Das heißt, du bist jetzt auch sehr alkoholisiert? Ja, sehr alkoholisiert kann man jetzt nicht sagen. Also ich habe heute Morgen getrunken, bin dann wieder eingeschlafen. Was trinkst du denn so immer? Also eine Kiste Bier, 25 Flaschen, das kommt drauf an. Eine Kiste Bier? Du hast also heute... Ja, kann auch mal 30 sein. Und heute auch ungefähr so? Heute ist das jetzt, nachdem ich wieder aufgestanden bin, erst die 5. Und heute Morgen habe ich, dass ich noch ein bisschen schlafen kann, 12 oder 13. Das ist ja schon ganz ordentlich. Ja, ich habe früher auch viel Korn, Schnaps, wirklich alles getrunken und ich lebe auch mit meiner Lebensgefährtin zusammen. Und es ist jetzt halt so, dass durch den Alkoholkonsum natürlich auch bei mir die Nerven in den Beinen so geschädigt sind, dass ich überhaupt nicht mehr aus der Wohnung komme. Ja. Also ich kann überhaupt nicht mehr laufen und... Das heißt, du bist Frührentner oder? Nein, das nicht. Also Frührentner bin ich noch nicht, weil ich irgendwo nicht schaffe, zum Arzt zu gehen. Aber du gehst auch nicht mehr arbeiten? Nein. Das geht auf keinen Fall. Also ich bin Hartz-IV-Empfänger. Das ist für deine Frau doch der Horror, den sie da erlebt mit dir. Ja, natürlich ist das der Horror, zumal sie auch gesundheitlich nicht so gut drauf ist. Und sie holt halt immer mein Bier, weil ich es selber nicht schaffe. Sie geht einkaufen, sie putzt, sie kocht. Also sie macht momentan eigentlich alles. Habt ihr Kinder? Nein. Warum gehst du nicht zum Arzt? Weil ich die Diagnose nicht will. Welche Diagnose könnte das sein? Leberzirrhose. Und ich weiß, dass es ist. Woher weißt du das? Weil schon öfters Notärzte hier waren. Ja. Weil dann mal Krampfanfälle gekommen sind und diese ganze Sache. Und die haben gesagt, alles, was sie mir beschreiben, also es ist morgens so, wenn ich meinen Alkohol nicht kriege, dann fange ich an, nicht zu erbrechen. Das ist so mehr so ein Würgen, fast wie Ersticken. Dann kommt Blut aus der Nase, Blut aus dem Mund. Und er sagt, das hört sich nach einer Zirrhose an. Und ich möchte diese Diagnose eigentlich nicht schriftlich haben. Obwohl man es dir jetzt schon einige Male von Notärzten gesagt hat. Ja. Und obwohl es vielleicht, wir tappen ja noch ein bisschen im Nebel, es gibt keine klare Diagnose. Und selbst wenn es eine klare Diagnose gibt, weiß man nicht, welche Chancen noch bestehen, welche Rettungschancen da sind. Weißt du nicht und weiß ich nicht. Nein, es gibt da keine Chancen, weil ich habe durch den Alkohol war ich mal bei meinem damaligen Hausarzt, da habe ich die Bauchspeicheldrüse kaputt gehabt und hatte Leberwerte von 1150. Wie lange säufst du schon? Also ich habe mit 16, 17 ungefähr angefangen. Da war das aber nur so mal gelegentlich trinken. Und dann seit meinem 18. Lebensjahr eigentlich. Bis jetzt 35. Ist es eigentlich kein Trinken mehr. Es ist schon jetzt cool. In so einer Phase, wo es auch keinen Spaß mehr macht. Wie lange bist du mit deiner Frau verheiratet und zusammen oder zusammen? Ich sag nur meine Frau. Also wir sind nur verlobt, aber für mich ist es jetzt schon meine Frau. Wir sind 5 Jahre zusammen. Und sie holt für dich den Alkohol? Ja. Wie schlimm für sie? Und dass du sie da so mit reinziehst auch? Ja, was heißt mit reinziehst? Würde ich morgens keinen Alkohol haben, kann das für mich mein sicherer Tod sein. Wie soll das jetzt weitergehen? Willst du dich zu Hause totsaufen? Nein, eigentlich nicht. Ich will schon entgiften. Vielleicht auch nochmal, ich habe ja 3 Therapien angefangen, ich konnte nicht eine durchhalten. Das vielleicht nochmal mit einer ambulanten Therapie machen. Also bei mir ist wirklich das komplette Programm mit drin. Obdachlos gewesen, Maßregelvollzug gewesen, Gefängnis gewesen. Ich will es ja nochmal machen. Warum tust du es nicht? Weil ich einfach Angst habe, nüchtern durch die Welt zu gehen. Das nicht, weil ich schüchtern bin oder Angst habe vor anderen Menschen, sondern weil so viele diese Probleme... Diese Angst interessiert mich jetzt erstmal gar nicht, Sven. Du hast, wenn du dich nicht zu Hause totsaufen willst, wenn du jetzt zu mir gesagt hättest, ich will mich zu Hause totsaufen, dann ist der Fall klar. Aber du hast gesagt, ich will es nicht. Nein, ich will es auch. Du willst es nicht. Ich sag, ne, wir halten es nochmal richtig fest. Du willst dich nicht zu Hause totsaufen. Nein. So. Jeden Tag, den du länger zu Hause bist, säufst du dich aber tot. Säufst du dich näher an den Tod heran, sagen wir so. Ja, das stimmt. Sodass du verdammt nochmal die Pflicht hast, dir gegenüber, deiner Frau gegenüber, sofort die Notbremse zu ziehen. Und alles, was an Angst da ist, was ich dir auch glaube, das ist ja auch schlimm, das glaube ich dir auch, dass du Angst hast vor all dem, was auf dich dazukommt, das darf dich nicht interessieren, weil du das Ziel vor Augen haben musst, nicht zu Hause dich totzusaufen. Na, das stimmt. Nur darum geht es. Es gibt nur Leben oder Nicht-Leben. Mittelding gibt es da nicht. Das ist immer alles leichter gesagt. Ja, ich weiß, Sven, ich weiß, ich rede das auch nicht klein. Ich ahne auch, was in dir los ist. Aber ich sag, dass dir das jetzt auch so hart, weil es gar keine andere Möglichkeit gibt, es dir zu sagen. Wenn ich jetzt sage, ja, ich verstehe ja, dass du Angst hast vor dem, was da auf dich zukommt und alles Quatsch. Das Einzige, was ich dir sagen muss, als gut, wir kennen uns jetzt nicht, wenn du mein Freund wärst, würde ich es dir genauso sagen, ja. Das ist fast schon eine moralische Verpflichtung für einen, der mit dir spricht, dass du in deinem eigenen Lebensinteresse sofort etwas unternehmen musst. Sofort. Morgen früh. Ja, aber ich weiß nicht, wo soll ich was unternehmen? Ja, ich glaube, das weißt du genau, wie man das macht. Ja, gut, ich kann zum Arzt gehen. Du kannst kann sofort. Eine Einweisung holen, sofort. Kann zur Entgiftung gehen. Ja. Dann bin ich nach 7 oder 10 Tagen bin ich wieder raus, bin wieder in dieser Bude hier drin und alles beginnt von vorn. Nee, das ist ja nicht die Lösung, dass du dann wieder in der Bude bist. Da muss man schon genau einleiten, dass du dann in eine Klinik kommst, in Langzeittherapie und es gibt ja 1000 Möglichkeiten. Du bist nicht der einzige Alkoholiker. Nee, das bin ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass du auch das weißt. Wenn du das nicht weißt, werden wir dir gleich gerne alles an die Hand geben. Bist du morgen Abend um diese Zeit schon in der Klinik? Ja, das wäre gut. Ich bin auf jeden Fall... Das wäre gut. Erreichbar, ja. Ich bin wirklich ganz erschüttert, wenn du deinen Zustand so schilderst, da ist die Uhr steht aber eine halbe Minute vor 12. Ja, das stimmt. So, dann du darfst es nicht so weit kommen lassen, dass die Uhr wegen deiner Schuld auf 12 geht. Ja, dann ruft dich deine Frau ruft mich in einem halben Jahr an und erzählt mir von deiner Beerdigung. Ich glaube, so lange wird es nicht mehr dauern. So. Jetzt kriegst du von uns noch gut was an die Hand, was du machen kannst. Ja. Mehr kann ich dir nicht sagen, als an dich zu appellieren, Sven, es zu tun. Ja, das werde ich auch auf jeden Fall tun. So, und dann sage ich dir auch meine wirklich aufrichtigen Wünsche, dass du die viele Kraft, und du brauchst viel Kraft, das weiß ich, dass du die viele Kraft auch schaffst und zustande bekommst. Und wenn du sagst, ich will, dann schaffst du es auch, dann willst du es auch, dann schaffst du es. Ich will, das musst du dir einbrennen in deinen Kopf. Na stimmt, da hast du recht, weil ich muss, ist die falsche Devise. Ja, genau, ganz genau. Ich will. Vielen Dank. So, hier sägst du auf und du wirst gleich wieder von uns angerufen, Sven. Darf ich noch mal einmal kurz einen Gruß loswerden? Ja, okay. Ich möchte einmal meine Lebensgefährtin, die liegt zwar jetzt neben mir, aber ich möchte trotzdem auch noch mal im Fernsehen sagen, dass ich sie über alles liebe und ihr danke, dass sie mich so unterstützt und ihr Versprechen, ich ziehe das durch. Sehr gut, das ist ein Wort, ne? Okay, danke. Das ist ein Wort. Lieber Sven, wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. Okay, danke, tschüss. Und Markus, 21. Hallo Markus. Hallo. Hallo Markus, um was geht's? Es geht darum, ich habe gleich nach meiner Schule eine richtig gute Ausbildung bekommen. Als was? Beziehungsweise als Assistent für Medientechnik. Habe ich mir selber finanziert, beziehungsweise zum Glück mit staatlicher Hilfe. Trotzdem bin ja von 3 Jahren trotzdem noch 5.000 Euro, die ich selber aufbringen musste. Und jetzt war das so gewesen, ich habe danach gleich mit Zivildienst gemacht, weil ich dachte, das habe ich da hinter mir. Und da musste ich aber auch sehr, sehr viel Nachtdienst schieben. Und der Nachtdienst hat dazu gebracht, dass ich epileptische Anfälle bekommen habe. Ach. Und du hattest vorher mit Epilepsie nichts zu tun? Gar nichts. Gar nichts. Es war so gewesen, ich habe frühs Nachtdienst gemacht gehabt, wollte von meiner Freundin auf den Geburtstag gehen und im Auto bin ich dann zusammengeklappt. Zum Glück bin ich nicht selber gefahren. Und hat mir dann sozusagen über Blut überströmend gewesen. Meine Zunge musste mit 3 Stichen genäht werden. Alles sowas. Und das hat mich sehr deprimiert, sage ich mal so. Und bist du denn war ich mit Nerven? Ja, bitte. Bin ich mit Nerven, hat es natürlich überall drin, auch in psychologischer Behandlung. Und die haben mir dann so gesagt, gehabt, ja, erstmal ein Jahr Autofahren verboten, ne? Hab Führerschein, Auto, ist noch für ein Jahr weg. Und ja, und der Nebenprodukt war dann durch die epileptischen Anfälle starke Migräneanfälle. Und das ist bis heute so? Das ist bis heute so. Also wenn ich jetzt am PC sitze, mehr als 3 Stunden, dann ist es so, dass ich abends erbreche, weil ich vor Schmerzen nicht mehr auskomme. Die Epilepsie, ist die denn durch Medikamente im Griff? Ja, ich habe zum Glück jetzt seit knapp 7 Monaten habe ich keinen Anfall mehr gehabt. Aber die Migräne? Aber die Migräne. Die hast du noch? Ja. Und da gibt es einen Zusammenhang? Ja, da gibt es diesen Zusammenhang, ja. Ja. Die haben gesagt, das ist nichts Organisches, also die haben auch hier Hirnströme gemessen und sowas. Es ist das, dass mein Gehirn langsam arbeitet, wenn ich Nachtdienst habe. Aber es ist alles Nervliches. Wie ist es denn im Moment? Du bist ja jetzt aus dem Zivildienst raus, ne? Das ist beendet. Und kannst du denn jetzt in deinem Beruf arbeiten? Im Moment? Gar nicht. Ich wurde berufsunfähig erstmal erklärt. Oh. Habe dementsprechend also 3 Jahre für nichts gearbeitet. Gut, dass ich jetzt ein Papier habe, dass ich eine Ausbildung habe, aber. Aber das zieht einen natürlich auch alles runter. Ja, und wie? Weil du hast ja gerne in diesem Beruf gearbeitet. Ja, und wie? Ich habe verschiedene Shows mitgemacht gehabt. Ich war beim ZDF mit dabei gewesen, Praktikas und alles Mögliche. Habe mich da wirklich engagiert, dass ich das mache. Und dann kommt dann so zum Leben, ja, toll, doch nicht machen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch eben neben den organischen Ursachen, aber auch ein großes psychologisches Problem im Moment? Richtig, genau. Bist du denn in einer Therapie? Ja, zum Glück bin ich in der Therapie. Es war so kurz davor gewesen, bevor ich mir dann selber gesagt habe, gehst du zum Psychologen. Was dann immer so gewesen, dass ich mich immer sehr nervlich fertig gemacht habe. Wie lange bist du jetzt bei dem Psychologen? Das ist fast 2 Jahre. Ach so, so lange schon. Hast du den Eindruck, dass es was bringt? Ja, 100%ig. Nur es ist immer so, dass immer ungelöste Probleme da sind, die das dann wieder zurückwerfen. Aber ich kann ja froh sein, dass die Anfälle schon weg sind, ne? Ja. Lieber Markus, es tut's mir ein bisschen leid, weil wir beide jetzt nicht weitersprechen können. Aber ich verspreche dir, dass wir dich gleich, das heißt meine Psychologin, gleich nochmal anruft und dann könnt ihr noch in Ruhe reden im Anschluss an der Sendung, an die Sendung. Ja? Okay. Okay, dann sagen wir bis gleich. Tschüss. Bis gleich, tschüss. In der Technik, Tobias Fritz, und morgen heißt unser Thema Ich habe Angst vor diesem Tag. Gibt es in eurem Leben jetzt demnächst einen Tag, vor dem ihr besondere Angst habt, wo ihr richtig Bammel habt und Sorge habt, diesen Tag gut zu überstehen? Wenn das so ist, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr oder meldet uns domian@wdr.de. Um 1 beginnt die Sendung, dann hier in 1 Live und im WDR Fernsehen. Schöne Nacht.